Doch lieber tot als Sklave. Lieber tot als Sklave zu sein. Lieber tot als Sklave. Als einmal den Frieden galt und vorbehalten war, als Zins und Geld der Mann selbst in seine Obhut nahm, das brauchen wir jetzt mehr denn je, denn damals schon wie heute war Steuerlast für den Palast der feigen Obrigkeiten. Und konnten sie wie heute auch die Abgabe nicht fassen, dann musste man im Härtefall Ohr und auch Nase lassen. Als Bürger bist du nur der Bürger für ihre Willensrechen und darfst als bettelarmer Mensch für ihre Schulden blechen. Lieber du als Sklav, als Sklav, brütest bis Tür und Wände zittern und auch hinter Kerkergittern. Lieber du als Sklav, als Sklav, ihr, die euch ganz verderben, ruft es doch nochmal im Sterben. Labert oder Slav! Wie damals schon das Battlepack, bekommst du eine auf den Sack, wenn du dich in den Ganzen sagst, die GZ nicht mehr bezahlt. Das Propaganda-Ungeheuer ist gefräßig und auch teuer. Reißt die Fäuste wieder hoch, weil Pillerlügen euch innewohnt. Der war zwar ein armer Fischer, doch seid jeher frei. Und ob sie von ihm steuern wollten, war ihm einerlei. Als Bürger bist du nur der Bürger für ihre Willensrechen und darfst als bettelarmer Mensch für ihre Schulden blechen. Lieber du als Sklav, als Sklav, brütest bis Tür und Wände zittern und auch hinter Kerkergittern. Lieber du als Sklav, als Sklav, ihr, die euch ganz verderben, ruft es doch nochmal im Sterben. Labert oder Sklav! Liegen sie dir auch ohnmächtig am Fuß, dann stürmen die Häscher mit höllischem Gruß, treten dir Türe und Tore dann ein, wenden dann alles aus deinem Dasein. Die braven Schafe taugen nichts an den Waffen, wenn sie sich konform und krampfhaft anpassen. Ein krankes und auch korruptes System kann immer nur dank der Feigen bestehen. Und auch hinter Kerkergittern. Lieber du als Sklav, als Sklav, ihr, die euch ganz verderben, ruft es doch nochmal im Sterben. Lieber tot als Sklave, als Sklave, brütet bis Tür und Wände zittern und auch hinter Kerkergittern. Lieber tot als Sklave, als Sklave, ihr, die euch ganz verderben.